Podcast-Radio. Die Gesprächszeit. Und zur Gesprächszeit begrüßt Sie Ottmar Willi Weber. Wir können heute mit einer ungewöhnlichen Konstellation aufwarten. Im Studio steht ein E-Piano. An diesem Piano sitzt der Musiker Marc Scheibe und wird die musikalischen Zwischenspiele live präsentieren. Und wenn unsere erfahrenen Fernsehzuschauer denken, hoch in der falschen Sendung, nein, das sind sie nicht. Das ist zwar die Anfangsmelodie, das sind die Startklänge von 3:09, aber hier ist die Gesprächszeit. Marc Scheibe, herzlich willkommen. Bei uns Hallo. Im Studio, ein schönes Gerät. Ja, guten Tag, Herr Weber, hier ist Marc Scheibe. Ich freue mich sehr, hier sein zu dürfen und ich bin total begeistert. Ich hatte noch vor einigen Tagen gefragt, ob es möglich sei, hier ein Instrument unterzubringen. Und nun weiß ich, dass es hier im Hause den wunderbaren Charlie Plinke gibt, der sich seit geraumer Zeit um die Musikinstrumente Radio Bremens kümmert und der hier über Nacht dieses Relikt aus den 70er Jahren, einen E-Flügel von Yamaha hineingestellt. Und ich bin glücklich und dankbar. Damit sind wir fast schon beim Thema, denn 70er Jahre und ein bisschen vielleicht altmodische Musik, das wird heute auch zu erleben sein. Da ist nämlich der Berlin-Bremer oder Bremen-Berliner, wie man es auch immer sagen will, im Moments hier in Bremen zu Gast, präsentiert dort einen Abend der reinen Verschwendung, wie es heißt, die Weserlust. Und da liest man weiter, nach einer einzigen Probe hagelt es Uraufführungen. Was sagt uns das für das Konzert, Marc Scheibe? Ja, das wird heute Abend passieren. Das ist die vierte Weserlust. Ich freue mich sehr, das hier im Moments machen zu dürfen. Einem Ort, an dem ich schon vor Jahrzehnten, als der damals öffnete, gespielt habe. Und ja, ich werde wieder ein kleines Ensemble von hochkarätigen Luxusmusikern dabei haben und Gäste, deren Lieder ich spiele mit den Leuten. Und ich freue mich sehr, da drei der aufregendsten und schönsten Frauen aus Berlin heute Abend zu Gast zu haben. Das vertiefen wir in der nächsten Runde. Jetzt habe ich noch eine kleine Abschlussfeier für unseren Auftakt. Herzlichen Dank. Ja. Es fängt ja gut an, fängt das Gespräch an. Hier. Ne? Ist ja alles gelenkt. Ich noch einen Satz zu Ende bringen. Alles gelenkt. Ich mache wieder Musik. Ne? Ich spiele wieder Gottfried Böttger. Unter Musikern, Herr Scheibe. Das scherzt man, wer übt, kann nichts. Ist da was dran? Ich hab das früher tatsächlich auch für mich in Anspruch genommen. Es ist nichts dran, natürlich nicht. Man muss, um seine Kunst zu vervollkommen, natürlich sich mit Hingabe und Leidenschaft widmen. Das heißt, man muss also auch üben. Es gibt natürlich die Karikatur des verbissenen Übenden, der am Leben komplett vorbeigeht und nur noch sich in der Instrument, die von den Grenzen seines Instruments bestimmt wird, in dieser Welt aufhält. Und da ist natürlich nicht viel los. Das ist auf der anderen Seite so, wenn jemand nicht lebt, dann hat er auch nichts zu erzählen. Wer nicht lebt, kann nicht spielen, der kann nicht musizieren. Das ist, glaube ich, das, was hinter dieser sehr überspitzten Formulierung steht. Und jetzt lebt bei uns live im Studio Marc Scheibe. Bitte. Gut, ich habe ein neues Lied. Wollen wir das vielleicht? Ah, wir machen Folgendes. Ich habe ein altes Lied. Du hast ja, Herr Weber hat gerade gesagt, ich sei altmodisch. Dann machen wir auch ein altmodisches Lied von 1934. Ist eine Komposition ursprünglich aus dem Mexikanischen. Bekannt geworden durch Dinah Washington, aber auch durch Frank Sinatra, Tony Bennett. What a difference a day makes. Ich habe einen nagelneuen deutschen Text dafür geschrieben, zwischen gestern und heute. Hier ist er. Zwischen gestern und heute liegen zwei Dutzend Stunden, die sind jetzt überwunden. Neugeboren steh ich hier, und gestern war ich, glaube ich, noch ein bisschen traurig. Heute sag ich, unglaublich, diese Stunden mit dir. Zwischen gestern und heute hab ich zu dir gefunden. Hab noch nie Glück empfunden, bis zu diesem Moment, der die Zeit trennt in Jahre vor dir und in Jahre vor mir. Zwischen gestern und heute kam die Liebe zu mir. Zwischen gestern und heute hab ich zu dir gefunden. Hab noch nie Glück empfunden, bis zu diesem Moment, der die Zeit trennt in Jahre vor dir und in Jahre vor mir. Zwischen gestern und heute kam die Liebe zu mir. Marc Scheibe, ein Lustmusiker, Dankeschön. Heute live bei uns zu Gast. Ich genieße das sozusagen. Was heißt denn das, Lustmusiker? Ein Mann, der Lust hat an der Musik, wenn man ihm zuschaut. Das können ja unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht mitbekommen. Da ja, merkt ich hoffe, man hört es ein bisschen. Der versinkt und spielt heute Abend im Moment Konzertankündigung. Marc Scheibe, im Moment, ja, das weiß man, die haben immer einen Hang zu gewagten Formulierungen. Eine davon lautet, jedes Weserlustkonzert ist eine gigantische Verschwendung. Das war meine Formulierung. Ja, das will ich ja wissen. Was wird heute Abend verschwendet? Ja, heute Abend, wie ich es schon andeutete, habe ich drei aufregende Frauen zu Gast aus Berlin. Sie sind wunderbar. Es ist zum einen Astrid North, das ist eine gebürtige Texanerin, die in Hamburg war lange Zeit, jetzt aber auch in Berlin lebt. Früher stand sie der Band Cultured Pearls vor und ist eine wundervolle Sängerin, die ein tolles neues Album gemacht hat. Daraus spielen wir zwei Stücke, Uraufführungen in dieser Art. Darauf freue ich mich sehr. Doris Decker wird da sein. Doris sieht von Weitem also ein bisschen aus wie Candy Dyfer. Sie wurde schon dafür gehalten häufig. Sie hat wunderschönes, langes, blondes Haar, spielt Altsaxophon, singt, schreibt Songs. Sie hat viel für Udo Lindenberg geschrieben, für Vicky Leandros. Das letzte Album hat sie komplett alleine geschrieben. Komplett alleine, stimmt nicht ganz. Maria Schuster ist da, sie singt in der Band Eine Tochter. Früher war sie bei Schön Blond, eine Frauenband, die relativ erfolgreich war. Auf dem Höhepunkt ihres Erfolges wurde es ein bisschen zu langweilig. Sie hat alles wieder runtergerissen und neu angefangen mit Eine Tochter. Tolle neue Songs. Darüber hinaus wird mein alter Freund und Gefährte Hans-Christian Klüver dabei sein, mit dem ich schon bei den Feinen Herren zusammen Musik gemacht habe. Der alte Lieder nimmt, neu betextet mit aktuellen Sachen. Zurzeit sehr häufig auf YouTube und Facebook zu erleben, nahezu täglich macht er Lieder über Wiesenhof, Europakrise oder Ärztestreik. in sehr schöner Swing-Manier. Mein Freund Andreas Einhorn, einer der besten Gitarristen, die ich kenne, ist dabei, der auch ein Lied singt aus Trinidad. Und vieles, vieles mehr. Ja, das, was man merkt, das ist dann nicht nur der Marc Scheibe, den wir in Bremen auch kennen, der sich durchaus selbstbewusst präsentieren kann, der als Entertainer auftritt. Nee, das hat auch so etwas, da klingt eine tiefe Bewunderung für die anderen Musiker raus, ist dieser dienende Part sozusagen, der Unterstützer. Ist das auch etwas, was Marc Scheibe mit Lust erledigt? Ich finde es schön, wenn ab jetzt von mir in der dritten Person gesprochen wird. Das gefällt mir. Marc Scheibe erledigt das mit Lust, weil das Dienen ja, es gehört ja dazu, das ist ja das Schöne an der Musik. Diese sozialen Konflikte, die wir im Leben auszutragen haben, dass wir uns ständig fragen müssen, wer bin ich und stehe ich im Status jetzt irgendwie geringer oder besser da als der andere. Das spielt in der Musik alles nicht so eine große Rolle. Da gibt es das nicht. Da gibt es nur das bedingungslose Ja im Miteinander und dann kommt Musik, dann begünstigt man das Entstehen von Musik oder man unterlässt das. Dann verhindert man das in jedem Fall. Insofern ist das gar keine Frage des Dienens. Aber natürlich, ich diene diesen Musikern, diesen Freunden gerne. Sie sind toll. Ja, macht Spaß, mit ihnen Zeit zu verbringen. Es gibt auch den spontanen Moment auf dieser Bühne. Das wird gesagt, es wird noch ein Lied entstehen auf Zuruf des Publikums. Ich versuche mir das so vorzustellen. Da ruft einer dieses Lied, das dann nach der Pause erklingen soll, bitte in H-Moll und die Wörter Pommes, Caipirinha und Schreibtisch sollen darin vorkommen. Ja. Wäre das sowas, wo Sie dann mitarbeiten? Das wäre sowas. Dann würden wir jetzt noch die Frage stellen nach einem musikalischen Stil. Ja. Dann würde ich mich, und ich hätte noch ein paar mehr Wörter, und ich würde mich dann zurückziehen in der Pause und in den 20 Minuten, die ich da habe, ein kleines Lied entwerfen. Und dann auf Noten aufschreiben, das ans Orchester verteilen, dann wird das uraufgeführt. Also wenn einer aus dem Publikum ruft, ich hätte das gern als Boogie, dann wird das als Boogie geboren. Ganz genau. Und wenn er ruft Fuge, dann habe ich Pech gehabt. Aber dann wird auch das gemacht. Was lässt sich natürlich schlecht singen, aber habe ich auch schon gehabt. Sind das die Momente im Konzert, wo Sie sich drauf freuen, auf so etwas, wo Sie genau wissen, das kann ich gar nicht vorher proben? Darauf freue ich mich sehr. Das ist was ganz, ganz Zauberhaftes und Magisches. Ich habe das installiert Vor 2 Jahren, als ich in Berlin im Wintergarten Varieté die Freude hatte, 3 Monate lang jeden Abend zu spielen. Das war natürlich eine verabredete Show mit Artisten. Da ist man gut beraten, das zu machen, was man geprobt hat. Ansonsten gefährdet man das Leben von Leuten, die da sehr tollkühne Dinge machen. Insofern war viel formatiert. Ich hatte aber das Bedürfnis, jeden Abend was Neues zu machen, und so habe ich diese Sache erfunden. Was schön war, am Ende dieser Zeit kamen 90 Kompositionen zustande, die jeden Abend neu entstanden sind. Einige sind auch richtig liedgut geworden. So. Ja, also sind Bestand dann auch des Konzerts. Auf Dauer möglicherweise. Ja, genau. Also eins hat es geschafft. Nicht in dem Text, in dem Originaltext, aber in der originalen Musik, die an dem Abend. Ich erinnere mich, dass jemand im Wintergarten den Begriff Schlager gerufen hat, und ich habe einen sehr trivialen Schlager komponiert, der mich selbst nicht mehr loslässt. So, man merkt das so, ja. So ein Unterfangen, so eine Show, die ja am letzten Montag in jedem Monat im Moment hier genau. In Bremen läuft. Man kann sich also schon mal, wenn man das heute Abend nicht schafft, den Oktober oder den November einplanen, wird das passieren. Und dann steht ein Marc Scheibe auf der Bühne, der sich selber beschreibt als romantischer Sarkast. Ein Sarkast. Habe ich das geschrieben? Ich glaube nicht. Das steht in demselben Text, der vorhin geschrieben hat. Ja, aber das sind nicht meine Worte. Also romantisch, Sarkast, ich weiß, das ist ein bisschen überspitzt. Ich bin ganz gewiss nicht sarkastisch. Ja, das wollte ich wissen, weil Sarkasmus und Romantik ist doch eine widersprüchliche Mischung. Ne? Ja. Wer hat sich denn das ausgedacht? Bestimmt jemand von der Zeitung. Möglicherweise. Wir wollen heute Abend Freude machen. Ab 20 Uhr geht es los im Moments hier in Bremen. Bei uns ist Marc Scheibe live am Piano zu Gast. Er hat uns aber auch Musik mitgebracht. Ja, jetzt hören wir das mal. Erschrecken Sie nicht, es kommt nicht Herr Giovanni gleich um die Ecke. Nein, wir bleiben hierbei. Wir haben ein obwohl Stück, das eine tolle Sendung war am Freitag. Ja, die war sehr intensiv. Muss man sagen, auch inhaltlich ging es ans Eingemachte. Das war sehr erfreulich. Body and Soul heißt das Stück, das wir jetzt hören wollen. Tony Bennett und die schon viel zu früh verstorbene Amy Winehouse. Warum dieses Stück? Also Tony Bennett ist einer meiner großen Stimmenideale, einer meiner männlichen Stimmenideale. Und Amy Winehouse ist eine der größten Sängerinnen, die es gab, muss man leider sagen. Mich hat das sehr umgeworfen, als sie verstorben ist im vorletzten Sommer. Und was es viel zu wenig zu hören gibt, ist von ihr, dass sie Jazz singt, finde ich, weil sie toll ist, sie ist großartig. Und wie sie hier phrasiert, was sie da macht, das ist ungeheuerlich. Tony auch. Hören wir hin. Body and Soul, Tony Bennett und Amy Winehouse und mit Live-Unterstützung zum Schluss von unserem heutigen Gast in der Gesprächszeit, dem Musiker und Entertainer Marc Scheibe. Ja, dieses Lied, wenn man sich so ein bisschen reinversinkt, erlebt man plötzlich eine, finde ich, unheimlich reife Amy Winehouse von der Stimme her, wo ich das Gefühl habe, Mensch, das ist so eine eher so eine alte Soul-Sängerin oder Blues-Sängerin aus den 30er, 40er Jahren. Ja, fantastisch. Ne? Wie kann die schon so viel Erfahrung? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Sie ist einfach ungeheuerlich. Heute Abend Marc Scheibe im Moments zu erleben mit der Weserlust in den letzten Jahren, aber mit einem ganz klaren Arbeitsschwerpunkt in Berlin, dort seit 2001 angesiedelt. Was hat damals den 2001er-Wechsel von Bremen nach Berlin ausgelöst? Die Unzufriedenheit mit der Langeweile der Provinz? Ganz und gar nicht. Ich hatte mir war alles andere als langweilig. Ich hatte hier richtig viel zu tun, das war ganz wunderbar. Ich war im Bremer Theater, hab da Theatermusik gemacht, hatte 2000 den Sommer unten im Brauhauskeller ganz alleine mit meiner Band bespielt und hatte hier im Haus bei Radio Bremen zu tun, habe Hörspielmusiken gemacht und. Das war alles ganz wunderbar. Aber ich hatte so ein kleines, beängstigendes Gefühl. Ich erinnerte mich daran, als ich zum Beispiel so 18 Jahre alt war und das erste Mal weg war, da saß ich im Airport, einen Laden, den es in dieser Gestalt nicht mehr gibt heute. Und da waren schon Männer, die da saßen, die so 20 Jahre älter waren, die sah ich 20 Jahre später wieder oder 15 Jahre später, immer noch. Und ich dachte, ich möchte nicht irgendwann zu diesen Leuten gehören, die auch damals schon da waren. Und deswegen ist es wichtig, diese schöne, mütterliche, liebende Stadt auch mal zu verlassen. Für mich war das wichtig. Außerdem war ich in großer Liebe mit einer Dame, die in Berlin lebte und ein Kind von mir in ihrem Leibe trug. Und da war für mich klar, wohin der Ruf ging. Sie sagen auch, Musik ist Liebe. Ja, das meine ich auch so. Sie haben in Berlin in den letzten Jahren in Anführungszeichen Verwandtes zur Weserlust präsentiert, von 2008 bis 2010 im Admiralspalast zum Beispiel die Berlin Revue. Was genau ist an diesem Revue-Format für Sie so spannend? Es ist das die Möglichkeit, ganz, ganz viel von einem reich gedeckten Tisch zusammenzutragen und in einer Form zu präsentieren, die dramaturgisch und unterhaltend funktioniert. Das ist für mich Revue. Und das ist etwas, was es in dieser Gestalt heute so nicht mehr gibt, was nicht mehr gepflegt wird. Und ich versuche da einen Weg zu finden, der den Zauber und die Romantik der alten Zeiten nach heute trägt, aber trotzdem einfach den Erfordernissen unserer heutigen Zeit auch gerecht wird. Denn es soll ja kein nostalgischer Quatsch werden. Das finde ich schön. Und ich liebe die bestuhlte Theatersituation. Ich liebe das, auf einer Bühne zu stehen, ein Publikum vor mir zu haben, von dem ich weiß, dass es konzentriert ist, dass es das, was dort auf der Bühne passiert, wertschätzt, dass bereit ist, die Augen zu schließen und sich treiben zu lassen und 2 Stunden Glück zu erleben. Und unter diesen Vorzeichen arbeite ich sehr, sehr gerne. Ja, Berlin als Stadt, was macht diese Stadt für einen Musiker, für einen Songschreiber, für einen Komponisten so unwiderstehlich? Ich kann es nur für mich sagen. Für mich ist das Tolle, dass ich die Möglichkeit habe, da fast alle Leute zu treffen, die ich treffen möchte. Alle sind da. Die besten Musiker sind da. Ich bin froh, es ist ein Wunder, dass hier in Bremen, kann ich das Gleiche sagen. Wir haben hier die Deutsche Kammerphilharmonie und auch mit den Bremer Philharmonikern ein fantastisches Orchester und auch viele selbstständige Musiker, die einfach über alle Zweifel erhaben sind. Aber in Berlin gehen einfach alle hin. In Berlin sind alle. Und man bekommt... Ja, man kann im Nu ein großartiges Orchester zusammen telefonieren. Und der Arbeitsethos ist da auch ein sehr, sehr schneller. Die Leute sind einfach sehr auf Zack. Sie wissen, ja, man muss viel tun, um sich zu ernähren. Die Latte liegt verdammt hoch. Und das macht großen Spaß, geht alles sehr schnell. Ja, dann gab es Marc Scheibes Wilde Bühne im Wintergarten in Berlin. Auch dieser Wintergarten, wie der Admiralspalast, ist ja ein Schauplatz mit Geschichte. Sind die Häuser auch eine Verlockung? Unbedingt. Für mich war das, als ich den Admiralspalast das erste Mal betreten habe und da rumgeführt wurde durch das Haus mit seinen alten Tapeten, mit der Führerloge, in der Adolf Hitler gesessen hat, die er sich einrichten lassen hat, mit all diesen Räumen, diesen Bühnen, diesen Brettern, auf denen Leni Riefenstahl getanzt hat, Marlene Dietrich soll da gewesen sein, Johannes Heesters sang da noch vor wenigen Jahren. Das hat mich alles sehr, sehr erregt. Diese Präsenz von Geschichte. Furtwängler hat da dirigiert. Theo Markeben, einer meiner musikalischen Vorbilder, war musikalischer Leiter in dem Haus. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Glück, dort Musik machen zu dürfen. Ja, und dann präsentiert man dem Publikum eine Addition von Attraktionen, die nicht nur musikalischer Natur sind. Da wird auch geturnt. Da wird jongliert. Wenn ich jetzt jonglieren würde, wie würde Marc Scheibe die Begleitmusik dazu intonieren? Ich habe jetzt bei ihr so 3. Ja. Das ist natürlich fürs Radio eine aufregende Sache, verehrte Zuschauer. Herr Weber jongliert pantomimisch und ich mache dazu Musik. Links hoch und rechts hoch. Und bis jetzt ist noch nichts runtergefallen, das ist phänomenal. Ja, ich mach auch nur mit 2, links hoch, rechts hoch und jetzt kommt die dritte Keule und zack. Ja. Und Applaus. Und da macht der Artist, setzt sein strahlendes Lächeln auf und sammelt den Applaus ein. Ja, das heißt, das sind aber auch dann Interaktionsmomente, auch mit den anderen Künstlern, die einen auch noch herausfordern. Absolut, das war ganz anders. Also die Artisten sind phänomenale Menschen, die ganz anders sind als Musiker. Oft ist es so, dass sie eine Nummer haben, eine 3-Minuten- oder 4-Minuten-Nummer, auf die sie sich konzentrieren und die sie jahrelang spielen. Und sie machen nichts anderes, als täglich an dieser Nummer zu arbeiten. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Da gab es 2 ukrainische Brüder, Zwillingsbrüder, die Gebrüder Strakow, 2 beeindruckende Männer von enormer athletischer Gestalt, die voll tätowiert waren von oben bis unten und sehr viel Zeit darauf gebracht haben, böse zu wirken, die eine unglaubliche Handstandakrobatik gemeinsam gemacht haben. Einer von den beiden, Daniel Strakow, ist im Guinness-Buch der Rekorde, weil er als einziger Mensch der Welt es schafft, einen Kopfstand auf einer Wodkaflasche zu machen. Und solche martialischen Dinge haben die da gemacht. Und das ist natürlich klar, dass die auf jede Nuance ihrer Darbietung ganz besonders sensibel reagieren. Und da muss die Musik einfach passen. Da kann man nicht improvisieren oder denken, heute fühle ich mich so und mache es ein bisschen langsamer oder schneller. Es muss immer identisch sein. Es war eine interessante Erfahrung mit den Akrobaten. Ja, man merkt und auch eine lang anhaltende in der Erinnerung, die Musiker, die Jongleure, die Akrobaten, eine Hommage an die Varieté-Shows der 20er Jahre, aber nicht im nostalgischen Überhaupt Sinne, nicht. Sondern es soll ja sehr modern sein. Ist das Publikum offen für so etwas? Das Publikum ist offen für das echte Gefühl, daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Und ich habe noch nicht erlebt, dass wenn ich dachte, das ist stimmig, dass das unten oder vorne im Publikum nicht so empfunden wurde. Und das ist das Schöne, das, was mich immer so aufregt an Abenden wie heute Abend im Moments oder auch in Berlin im Admiralspalast oder jetzt bald in der Distel, wenn Künstler auf der Bühne zusammenkommen, die normalerweise kein gemeinsames Publikum finden. Wenn man da sitzt und einer Chansonsängerin zuhört und im nächsten Augenblick kommt ein junger Rapper mit seinem Scratcher wie Chef Kat auf die Bühne, das sind Momente, die ich toll finde. Da sitzen Touristen teilweise auch, die irgendwie durch den Reisebus da reingekommen sind. Es sitzen Leute aus dem Prenzlauer Berg da. Es sind ganz unterschiedliche Fans von dem einen, Fans von dem anderen. Und plötzlich entdecken sie sich gegenseitig. Und es funktioniert, weil es gut ausgewählt ist und weil die Leute passen und weil sie letztlich eins verbindet. Sie gehen auf die Bühne und sie machen auf, erzählen was von sich und machen das mit aller Liebe und aller Freude und allem Handwerk für die Unterhaltung. Mhm. Und das ist schön. Ja, diese künstlerischen Sensationen, die da zusammenkommen, das ist ja die eine Seite. Die andere Seite, das ist vielleicht jetzt etwas banal, diesen Sprung zu wagen, das ist ein aufwendiges Unternehmen. Ja. Und da fragt man sich natürlich, kann so eine Einrichtung wie der Wintergarten, kann ein Mastermind Scheibe und die Musiker, die dort und Artisten, die auftreten, können die von so einem dreimonatigen Engagement, kann man da leben, kann man da plus rauskommen? Oder darf man so eine gemeine Frage morgens gar nicht stellen? Das ist sogar sehr gut. Ich mache mir darüber ja auch Gedanken. Wenn man klug ist, geschickt und sparsam, dann kriegt man das wohl hin. Wenn man das so macht wie ich, ist das ein bisschen schwierig. Man muss sich schon sehr disziplinieren, dass bei diesen Sachen was übrig bleibt. Also man kann zum einen dafür sorgen, dass immer was in Bewegung bleibt, dann kriegt man das vielleicht ganz gut hin, dass immer Geld aus dem Automaten kommt, wenn man die Karte da reinschiebt. Dann darf man allerdings auch keinen Leerlauf haben. So, ansonsten ist dieser Beruf nicht unbedingt ideal dafür, um Reichtum anzuhäufen, es sei denn, man hat wirklich großes Glück oder legt es doch auf einen, in die Charts zu kommen. Ja, wir haben heute unser musikalisches Begleitprogramm hier völlig spontan offen gelassen, wie wir das tun wollen. Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich hatte gedacht, da wir so viel über Berlin gesprochen haben, könnte das schöne Stück Berlin von Marc Scheibe möglicherweise erklingen. Ich bin geschmeichelt. Ja, dann würden wir das von der CD jetzt einspielen. Marc Scheibe ist heute unser Gast, heute Morgen in der Gesprächszeit, heute Abend 20 Uhr im Moments in Bremen. Das ist live und jetzt hören wir ihn sozusagen von der Konserve in Anführungszeichen. Berlin. Marc Scheibe, Berlin. Das war ein richtig dramatischer Durchgang durch eine Stadt, die von der Bestie sozusagen bis zur Geliebten alles bieten kann. Das haben Sie sehr schön gesagt, Herr Weber. Herr Scheibe, Musik ist Liebe. Wir möchten gern herausfinden, wann und wie die Liebe zur Musik bei Ihnen entstanden ist. Geboren im Jahr 1968 in Bremen. Da war hier Beat-Zeit. Da machte Radio Bremen den Beat-Club. Genau, da trafen sich die ersten Aufmüpfigen in der Lila Eule, die etwas wohlerzogeneren in kleinen Jazzclubs. Aber dafür waren Sie ja wahrlich noch zu klein. Wann haben Sie Ihre ersten musikalischen Prägungen erfahren, an die Sie sich erinnern können? Ich kann mich daran erinnern, ich kann mich an die Platte, an eine Schallplatte von der Dutch Swing College Band erinnern. Nee. Doch. Die haben meine Eltern gehört. Das spielt, also diese Musik, das war ja so ein bisschen Dixieland, das spielte allerdings nur eine kleine Rolle. Was viel gehört wurde, war bei meiner Mutter Udo Jürgens zu der Zeit und bei meinem Vater Ray Charles. Und diese beiden Herren wurden viel gespielt. Ich habe sie beide geliebt. Und vielleicht ist es auch, vielleicht ist es kein Zufall, dass sie beides Männer sind, die mit Orchester auftreten, am Klavier spielen und singen. Das war die Musik, die mich bewegt hat, also geprägt hat, unter anderem. Das waren starke Einflüsse. Ein Elternhaus, das sonst auch den Weg zur Musik irgendwie begünstigt hat, oder war das Musik eher Nebensache? Ja, sie war schon da. Mein Vater war ein sehr begabter Boogie-Woogie-Pianist. Er hatte ein paar Nummern drauf, die er wirklich sehr, sehr gut und eindrucksvoll darbieten konnte immer. Das hat mich meine ganze Kindheit über kalt gelassen, aber mit der Pubertät fing es mich an, brennend zu interessieren. Ja, 1983, 15 waren Sie da im jugendlichen Aufbruch. Das Stichwort Pubertät ist gefallen. Da war musikalisch, ich habe mal nachgeguckt, Culture Club angesagt, ja, Do You Really Want to Hurt Me? Oder Lied. Auch Gaia Sturzflug, die das Bruttosozialprodukt gesteigert haben, genau. Nenas 99 Luftballons. Genau. Und an Ihrem Geburtstag. Ja, was war? Am 30. Juni, da stand Robin Gibb auf Platz 1 der deutschen Hitparade mit Juliet. Ah, Juliet, das ist ja unglaublich. Ja, ich erinnere mich. Wo war Marc Scheibe musikalisch zu dieser Zeit? Ich habe das alles gehört, aber ich habe mich relativ bald dann schon davon verabschiedet. Ich fand Blues gut, ich fand Jazz gut, ich fand auch klassische Musik gut. Und ich habe mich von der Radiomusik dann irgendwann abgegrenzt. Mhm. Ich habe es einfach ausgeblendet. Also ich glaube, ein bisschen später, so mit 17, 18, habe ich einfach prinzipiell das alles nicht mehr gehört. 84 die erste Band gegründet? Genau, die Blues and Boogie Jammers. Und ich bin total begeistert. Mein erstes Konzert damals mit dieser Band, mit Hans-Christian Klüver an der Klarinette, der heute Abend im Moments zu Gast sein wird. Pianist in Hotelbars, wo sich dann Paare beim heimlichen Treff bei Ihnen Lieder gewünscht haben. Ach, das wäre zu schön. Das ist eine romantische, verklärte Vorstellung, die ich auch in mir trug, bevor ich das schmutzige Geschäft des Hotelpianisten angegangen bin. Es ist wirklich ein trauriger Job. Was ist das schmutzigste Lied, was Sie dort gespielt haben? Können Sie das nochmal anklingen lassen? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ein instrumentales Lied ist wirklich sehr, sehr schwer schmutzig zu bekommen. Aber es gab Situation. So erinnere ich mich im Marriott Hotel, das ist ein wirklich sehr, sehr adipöser, älterer Herr mit einer viel zu jungen Dame am Tresen saß, die er zu beeindrucken versuchte, und dann schleppte er sich keuchend zum Flügel hin und legte mir einen Geldschein auf den Flügel und murmelte etwas von einem Dosenöffner, den er gerne gespielt bekäme. Das waren schon große Herausforderungen. Aber der Glaube in die magische Kraft der Musik. Ja. Singt man dann in die Kissen und sagt, warum mache ich das? Das war keiner dieser Momente. Das fand ich noch sehr unterhaltsam. Ja, es gibt dann. Das war nicht so. Traurig sind diese Zeiten, wenn man das wirklich monatelang Abend für Abend macht. Ja. Mit der Prämisse, dass es vor allem leise sein soll. Und immer dann, wenn man anfängt, Musik zu machen, das Gefühl hat, dass das eigentlich unerwünscht ist. Das war. War eine harte Schule diese Zeit. Ich würde das möglicherweise heute etwas anders erleben und wahrscheinlich auch anders gestalten. Dann gibt es eine erstaunliche Auskunft in Ihrer Vita. Ballettrepetitor am Bremer Theater. Hans Kresnik, Choreograf und Regisseur, der ja auch den Ruf des Provokateurs mit sich trug, der hat Sie engagiert. Ja, war das ein gewagter Schritt? Was haben Sie gemacht? Für ihn schon. Ich hatte ja überhaupt gar keine Ahnung von diesem Metier und rutschte da so rein. Und ich habe in meinem Leben noch keinen Walzer gespielt, geschweige denn, dass ich irgendwas mit Ballett zu tun gehabt hätte. Ich konnte aber durch eine völlig improvisierte Ballettbegleitung das Vertrauen der Tänzer und der Leute, die das da zu entscheiden hatten, gewinnen, die mich daraufhin engagierten. Und nun war ich festangestellter Ballettrepetitor am Theater. Und sind dann mit Hans Kresnik sogar nach Berlin gegangen, an die Volksbühne. Da muss er zumindest mit ihrer Arbeit zufrieden gewesen sein, obwohl er ein kritischer Mensch ist und auch durchaus launisch werden konnte. Ja, ich hatte ja so mit der direkten eigentlichen Arbeit, in der künstlerischen Arbeit nicht viel zu tun. Ich habe da die Ballettklassen begleitet. Das ist ja ein handwerkliches, tägliches Training, was die Tänzer machen, mit dem der Meister ja gar nichts so richtig direkt zu tun hat. Ich war dann auch auf den Proben dabei und habe die Musiken eingespielt, die dafür inkomponiert wurden. Das war schon sehr interessant, also so ganz tief und in diesen Entstehungsprozess Einblick zu haben. Das war eine sehr interessante Zeit. Ich habe viel gelernt über das Theater, über die Mechanismen. Was hilft da heute noch, wenn man eine Revue macht, aus diesem Erfahrungsschatz? Die Hartnäckigkeit. Wenn man merkt, dass man an einer Sache dran ist, wirklich dran zu bleiben in der Zeit, die man hat, und die Sachen so gut und sauber und klar wie möglich zu machen. Arbeiten in Berlin in Zeiten nach dem 89er Umbruch, da kann man lesen, Berlin Mitte, besetztes Haus gelebt, abends in der Hotelbar gemuckt, in solchen Häusern, wir haben eben gehört, mit welch traurigen Geschichten unter Umständen sein Geld verdient. Aber dennoch war für Marc Scheibe in Berlin, Bremen ja nie abgeschrieben, und seit 2007 arbeiten Sie immer wieder hier an einem spannenden Musikprojekt mit jungen Menschen in einem Stadtteil, der nicht mit Reichtümern gesegnet ist. Da würde ich gerne in der nächsten Runde mit Ihnen sprechen und Ihnen jetzt ganz spontan, so wie es möglicherweise auf der Bühne ist, Ihnen überlassen, welches Lied Sie uns jetzt live darbieten. Dann mache ich ein nagelneues Lied. Ich habe einen Song geschrieben, auch eine romantische Schnulze. Ich müsste dafür den freundlichen Herrn von der Technik bitten, mir das Klavier auf dem Kopfhörer noch etwas lauter zu machen, dass ich dieses Mal die gesungenen Töne noch besser treffen kann. Und zwar heißt es herzlichen Glückwunsch dem anderen. Hier ist es. Herzlichen Glückwunsch dem anderen. Herzlichen Glückwunsch dem anderen. Ich hätt's nicht gedacht, er hat's richtig gemacht. Ich hab's versäumt, ich hab dich verträumt. Der Weg ist geräumt für ihn. Ich halt ein Foto in den Händen von eurer Hochzeit im Chalet. Wie ihr da aussieht, einfach blendend. Denn da ist auch schon was unterwegs. Herzlichen Glückwunsch dem anderen. Herzlichen Glückwunsch dem anderen. Gut getimt, kinderleicht, kamt ihr zwei folgenreich. Bedacht auf den Punkt, mit Pracht und mit Prunk. Bei euch hat's gefunkt, wie schön. Hätte ich's nur irgendwann geahnt, dann wär's vielleicht heute noch nicht zu spät. Und euer Bild, das lass ich rahmen. Mahnmal meiner Naivität. Herzlichen Glückwunsch dem anderen. Herzlichen Glückwunsch dem anderen. Weggesperrt hinter Glas, macht ihr beiden mir Spaß. Und ha, ich nehm's nicht mehr schwer. Nein, ich quäl mich nicht mehr. Nur manchmal da wär ich gern eher. Da wünscht ich wäre der andere. Herzlichen Glückwunsch. Marc Scheibe. Ein einsamer Applaus. Danke, noch, ein Koffer in Bremen. Ich genieße es als Solokonzert und so ganz neue Stücke. Das heißt, das ist noch nicht von vielen gehört worden. Das haben jetzt unsere Hörerinnen und Hörer inklusive mir exklusiv. Ja, das ist richtig. Berlin, Lebensmittelpunkt haben wir besprochen, aber ein Koffer steht noch in Berlin, der ist voller Noten, ganz besonderer Noten, Noten für eine Showreihe, die heißt Melodie des Lebens. Ja. Ein Projekt mit Schülern der Gesamtschule Ost in Tineberl existiert seit 2007, also ist jetzt im fünften Jahr. Was war damals die Grundüberlegung, das anzugehen? Ich hatte die ganz große Freude, 2001 Friederike Latzko von der Deutschen Kammerphilharmonie kennenzulernen. Eine der Gründungsmitglieder und die Stimmführerin der Bratschen, also die erste Bratschen in diesem Orchester, die eine ganz unglaubliche Musikerin ist und eine Künstlerpersönlichkeit ohne erkennbare Grenzen. Und zu einer Zeit, in der ich noch keinerlei Renommee hatte, über Tingeltangel hinaus sozusagen, lernten wir uns kennen und sie hat mich zu ihrem Orchester geholt und ich habe angefangen, in Bildungsprojekten da zu arbeiten. Es gab eine Reihe, die hieß Response, 2003, 2005, 2007 hatten wir das gemacht. Mit großem Spaß, immer ein Musiker der Kammerphilharmonie, ein Komponist, wurden in eine Schulklasse im Rahmen einer Projektwoche gebracht, um dort ein Musikwerk herzustellen mit den Schülern gemeinsam. Und dann war irgendwann klar, dass die Stadt Bremen dem Orchester ja ein Domizil schuldete und die Gesamtschule Ost im Gespräch war, so eine gute Entscheidung war. Und es ging auch darum, da nun ein dauerhaftes musikalisches Vorhaben einzurichten. Und ich bin sehr, sehr froh, dann dafür gefragt worden zu sein und habe das jetzt seit 2007 da mit den Musikern zusammen aufgebaut. Und das ist ja etwas ganz, ganz Großartiges, dass es möglich ist. Ich springe mal in die letzte Vorstellung. Die gab es im März 2012. Mhm. Mit dabei war Miriam Cabone, die den die den Text für ihr Lied selbst geschrieben hat. Das machen sie. Das ist wichtig. Aber beim Komponieren und beim Songentwickeln, da greift Marc Scheibe unter die Arme. Da helfen Sie oder ist das ein gemeinsames, richtiges Erarbeiten? Es gibt da kein Rezept. Man muss einfach sehen, was da ist. Der Grundgedanke der Melodie des Lebens ist so wie bei allen anderen musikalischen Sachen auch, die ich mache. Was auf der Bühne geschieht, ist echt und es ist keine Pose. Das gilt für die Kinder ganz besonders. Und ich habe den Wunsch und den Anspruch, dass sie dort etwas von sich selbst erzählen. Wenn jemandem das gelingt in Worten, dann und es kommt noch die Musik dazu, dann ist es toll. Ich versuche einfach so viel wie möglich, was an Potenzial da ist, herauszukristallisieren. Und manchmal muss ich ein bisschen mehr helfen, gestalterisch. Und manchmal auch sehr wenig, manchmal gar nicht. Manchmal sind die Sachen einfach komplett da. Kann ich mir vorstellen, ist ja für Sie sicher das, was die jungen Menschen dort anbringen, was sie eigentlich für ein Potenzial haben, das sich so von alleine vielleicht nicht entwickelt. Und Sie haben den schönen Satz gesagt, man bekommt einen ziemlich realen Eindruck davon, was in diesen jungen Menschen vor sich geht. Was sehen Sie da? Es ist in allerhöchstem Maße individuell. Also, heute Abend zum Beispiel im Moments wird auch ein junger Mann zu Gast sein, heißt Kevin Stelges, der vor 4 oder 5 Jahren das erste Mal in der Melodie des Lebens auf der Bühne stand, mit seinem eigenen Text, den er rappt. Mittlerweile macht er das geradezu professionell. Wir arbeiten immer häufiger zusammen, auch jenseits der Grenzen der Schule, was schön ist. Und es ist unterschiedlich. Es sind natürlich immer wieder die großen Themen, die großen allgemeinen Themen persönlich empfunden. Freundschaft, Liebe, Tod, Abschied. Das spielt immer eine Rolle. Das sind die bewegendsten Momente oft und die größten Erlebnisse, die ein Warum hinterlassen, das man mit den üblichen Wegen des Ausdrucks nicht beantworten kann. Da greift dann eben die Musik. Ja. Die Musik kann einem ja Heimat geben. Und dann noch einem Umfeld, wenn ich das mal nochmal einfügen darf, in Teneva, wo ja nicht gerade die reichsten Bremens wohnen, wo die sozialen Bedingungen oft sehr, sehr schwierig sind. Das ist richtig. Das ist aber nicht in jedem Fall so und es ist auch eigentlich sekundär, denn diese Gefühle, diese Erlebnisse hat jeder. Natürlich fühlt sich das anders an, wenn man in finanzieller Sicherheit lebt. Allerdings habe ich doch immer mehr den Eindruck, dass das für die Kinder gar nicht so sehr eine große Rolle spielt, also wie sie sich fühlen. Man sollte das nicht als benachteiligten Modell bezeichnen. Ich kann das nicht teilen. Ja. Ich bin kein Experte dafür. Es gibt da die Jacobs University, die sich damit beschäftigt, da Studien macht, um zu gucken, ob irgendwie in bildungsfernen Zentren diese Sache etwas Messbares bewirkt. Ich spüre, dass es etwas Tolles ist. Es ist immer gut, mit Musik seine Zeit zu verbringen. Ich merke, dass was passiert, dass sich was, dass etwas entsteht. Ja. Es gibt sogar Ergebnisse, Herr Scheibe. Resultat, Schulklima und Deutschnoten hätten sich verbessert. Das hat die Jacobs University herausgefunden. Ja, es ist doch gut, dass ich immer darauf poche, dass die Texte in Groß- und Kleinschreibung Das hört man beim Singen ja nicht. Ich will mal auf einen Moment für 15 Minuten ein Star, das ist ja die alte Andy Warhol-Idee, einmal auftreten und das war's dann. Sie haben uns eben schon gesagt, heute Abend zeigt sich, da können auch längere Wege in die Musik entstehen. Das pädagogische Konzept, was man da angeht, ist ja eigentlich dazu zu führen, dass er sich selber mehr zutraut, dass er mehr Selbstvertrauen hat, mehr Respekt vor sich selbst gewinnt. Das bringen Sie sehr schön auf den Punkt, Herr Weber. Das ist genau richtig. Was war das Wichtigste für die Schülerinnen aus Ihrer Sicht und Schüler? Ja, da müssen Sie die jetzt mal fragen. Ja, das wäre schön. Ich kann nur sagen, für mich ist das jedes Mal ein Abend, von dem ich lange zehre, wenn ich merke, dass Leute auf der Bühne sind, mit denen ich gemeinsam was geschaffen habe und die zum Teil das erste Mal überhaupt auf der Bühne stehen. Und am Ende sind 500 Leute da, die applaudieren und berührt sind. Ich versuche mich nochmal in diese jüngere Welt rein zu versetzen. Da gerade läuft ja wieder eine neue Staffel von Deutschland, sucht den Superstar. Das sind Castingshows, die bei jungen Leuten teilweise sehr angesagt sind, die sie gucken. Muss man gucken. Sagen Sie den gucken oder sagen Sie den, lass die Finger von dem Quatsch? Natürlich. Es ist ja auch gut. Also ich bin ehrlich gesagt froh darüber. Seit vielen, vielen Jahren spielt Musik im Fernsehen wieder eine große Rolle. Noch vor 5 oder 6 Jahren hat man mit Fernsehredakteuren gesprochen. Sie haben gesagt, Musik im Fernsehen, ein Ausschaltimpuls. Nein, danke, das machen wir nicht mehr. Wenn ich an die erste Staffel Deutschland sucht den Superstar denke, wo noch groteske Komiker aufgetreten sind, die nicht richtig singen konnten, weil sie keine besseren Leute gefunden haben, da hat sich einiges getan. Die Leute können richtig, richtig gut singen. Natürlich ist es menschenverachtend, wenn da Leute wie Dieter Bohlen oder andere da sitzen, deren Geschäft es ist, Werbeeinnahmen dadurch zu erzielen, dass sie Leute erniedrigen. Das muss man sich klar machen. Das ist auch nichts anderes bei X-Factor oder The Voice, auch wenn das in einem wesentlich professionelleren und künstlergerechterem Gewand daherkommt. Es ist nicht so. Es bleiben Demütigungsformate. Darüber muss man sich im Klaren sein. Musik findet statt, aber nicht unbedingt dort, sondern währenddessen woanders. Aber nichtsdestotrotz, die Leute sind da, sie singen, sind junge Leute, die hart an sich arbeiten und die treten im Fernsehen auf. Anschließend haben sie eine große Öffentlichkeit, wenn sie klug sind und gute Anwälte haben, die sie bei ihren Verträgen beraten, dann ist es keine Schande, bei diesen Formaten mitzumachen. Das lasse ich jetzt mal so kurz wirken. Wenn Sie im Anschluss an dieses mit dem Blick auf unsere Uhr, wir haben jetzt noch gut 5 Minuten Zeit und ich würde, da wir Sie schon mal an diesem wunderbaren E-Piano hier sitzen haben, noch gerne ein Stück hören, bevor wir einen letzten kleinen Schlussgedanken spielen. Haben Sie gerade was zum aus dem Ärmel schütteln? Sie merken, meine Damen und Herren, wie Sie uns zuhören, hier passiert wirklich heute alles spontan und live. Ich freue mich sehr heute Abend im Moments, Weserlust, die 4. Weserlust. Heute Abend Kevin Stelljes zu Gast, unter anderem, der großen Liebeskummer hat und darüber ein Lied geschrieben hat. Ich singe auch noch ein kleines Liebeslied. Schaffen wir das noch oder wird das ausgeblendet? Dann spiele ich es nämlich nicht. Okay, hier ist es. Hohe Wände, olivbeige, und ein Dach aus schwarzem Ried. Eine immer offene Tür. Und die Fenster funkeln sehr. Alle Decken himmelblau. Und ein Kätzchen singt Miau. So wie du soll das Haus sein, das ich bau. So wie du soll das Haus sein, das ich baue. 1000 Räume voller Glanz und ein Festsalon zum Tanz. Ein geheimnisvoller Gang in ein grenzenloses Land. Nichts in diesem Haus ist grau. Kommt man rein, dann denkt man, wow. So wie du soll das Haus sein, das ich baue. So wie du soll das Haus sein, das ich baue. Keine Seele soll dort jammern, in viel zu schmalen Kammern. Und kein Geist soll sich erschrecken, unter viel zu tiefen Decken. Keine Träume sollen sterben, in glatt gemähten Gärten. Nichts soll eng sein und verwaist und nichts soll streng sein und vergreist. Ist das Haus dann erst gebaut? Sind wir zwei vielleicht ergraut? Arm in Arm auf dem Balkon, wir schauen auf den Horizont. Du drehst dich um, zwinkerst mir zu und ich seh in aller Ruhe. Nichts, was man baut, kann sein wie du. Nichts auf der Welt ist so wie du. Das lassen wir so schön ausklingen auf dem wunderbaren E-Piano, das wir haben mit unserem wunderbaren Gast heute, mit Marc Scheibe, im Moments heute Abend zu Gast um 20 Uhr hier in Bremen. Wenn Sie das Konzert erleben wollen und das Moments stürmen, dann nehmen Sie sich heute Abend nichts vor. Halten Sie sich frei. Wir haben noch anderthalb Minuten, die wir noch ein bisschen ganz schnell plauschen können. Wir haben gehört, Bremen, Berlin, das sind die beiden Hauptwirkungsfelder. Gibt es eine Stadt, die Marc Scheibe reizen würde, die Sie reizen würde, zu sagen, Berlin vergesse ich, Bremen vergesse ich, da muss ich hin, da wartet eine Aufgabe? Zurzeit fühle ich mich sehr, sehr wohl da, wo ich bin. Ich bin gerne in Wien, das ist toll. Ich bin gerne in London, das ist auch schön. Im letzten Jahr war ich das erste Mal in New York. Alles ganz wundervoll. Aber auch Delmenhorst hat seine Reize. Wenn heute Abend der Auftritt bevorsteht, die letzte Minute, was machen Sie? Noch kleines Ritual. Oh Gott, in der letzten Minute. Ich muss sagen, es wird immer schlimmer. Ich bin vor den Auftritten so dermaßen aufgeregt und nervös, ich könnte sterben. Also an die erste Minute vorher möchte ich jetzt gerade gar nicht denken. Ja. Aber sie wird kommen, ich weiß das, und ich werde denken, es ist noch nicht zu spät, alles abzusagen und dann wahrscheinlich aber trotzdem auf die Bühne gehen. Marc Scheibe, heute unser Gast in der Gesprächszeit. Er gibt uns noch eine Begleitung für die letzten Worte. Ich danke ganz herzlich für den Besuch. Das war die Gesprächszeit im Nordwestradio. Im Anschluss hören Sie dann die Nachrichten. Danach die Musikzeit. Ich darf Ihnen noch einen schönen Tag wünschen. Ottmar Willi Weber bedankt sich bei Marc Scheibe. Und wir haben noch 15 Sekunden, die wir noch genau hinkriegen wollen, bis wir die Kennung abfahren können. Und danach, dann, meine Damen und Herren, wird dieses einmalige Erlebnis Marc Scheibe live am Piano. Es war sehr, sehr schön, hier gewesen zu sein. Vielen Dank, Herr Weber. Vielen Dank, Radio Bremen. Vielen Dank, Nordwestradio. So schön bei euch.